Yeah, Capo Faction Lucan, Hood Rookies, Khan is the underdog, Graz, Killen. Es ist wie deinem Zimmer, du fühlst dich mies und ausgelaugt. Was hatte das Leben schon zu bieten, alles grau in grau. Dein ganzer Frust, deine Wut hat sich aufgestaut. Doch bevor du es wirklich tust, mach deine Augen auf. Von wegen keine Perspektive, kein Ausblick, das ist einfach fit, homie. Hat echt niemand behauptet, es ist schon lange in der Zeit, dass es jemand mal ausspricht. Du bist gefangen in einem Dschungel voller Probleme und Rauschgift. Das Leben ist traurig, meist fehlt einem der Auftritt. Man, die einzige Abwechslung, hier sind Sirenen und Blaulicht. Selbst deine Eltern meinen, dass du dämlich und faul bist. So nichts zu gebrauchen und früher oder später im Bau sitzt. Klar willst du wegrennen und abhauen. In den Augen der Gesellschaft bist du menschlicher Abschaum. Jetzt sitzt du hier, hast den Kopf in Händen und gibst kein Fick mehr auf die Konsequenzen. Mein falscher Schritt genügt, dass dich beinhart. Ein falscher Schritt und du liegst in einem Grab. Egal wie hart du kämpfst, du versinkst weiter. Es gibt keinen Ausweg, keiner entkommt im Treibsand. Das ist ein Drama, wie nur das Leben es schreiben kann. Die Frage ist nur, wofür du dich entscheidest, Mann. Denn diesmal liegt das Ganze alleine in deiner Hand. Weiß nicht, woran es liegt, dass sich alle runtermachen. Man sieht es an deinem Blick, du hast keinen Grund zu lachen. Wo ist das Silberstreif am Horizont? Du siehst nur dunkle Schatten, du fühlst sie verarscht. Das Leben schmeckt ja gar nicht nach Zuckerwatte. Das ist kein Fingerschlecken, das hier ist ziemlich hässlich. Keiner greift dir unter die Arme, keiner zeigt Interesse. Es muss sich was ändern, du warst so lange ein Außenseiter. Das große Geld verdient man nicht als Bauarbeiter. Mann, das alles beschäftigt dich schon seit heute Morgen. Im ersten Schritt willst du dir mal richtig gutes Zeug besorgen. Die Kleine, die du knallst, hatte doch einen Tipp gegeben. In puncto Drogen solltest du am besten mit Victor reden. Der ist gerade aus dem Knast gekommen nach 10 Jahren und jetzt sitzt er auf ein paar Kilogramm Qualitätsware. Also Homie, wenn du's nicht bis jetzt durchschaust, nimm das Telefon und mach einen Treffpunkt aus. Mein falscher Schritt genügt, es sich beinhart. Ein falscher Schritt und du liegst in einem Grab. Egal wie hart du kämpfst, du versinkst weiter. Es gibt keinen Ausweg, keiner entkommt im Treibsand. Das ist ein Drama, wie nur das Leben es schreiben kann. Die Frage ist nur, wofür du dich entscheidest, Mann. Denn diesmal liegt das Ganze alleine in deiner Hand. Du hast einen Wagen an dem, es regnet schon tagelang. Wird schon alles gut gehen, du hast einen Masterplan. Das ist eine kalte Nacht, Mann, Vorsicht ist angebracht. Also nimmst du deine Pistole aus dem Handschuhfach. Du gehst in Richtung Gebäude, Haus Nummer 10. Höchste Zeit, noch hast du die Möglichkeit umzudrehen. Doch dir ist alles egal, nichts stoppt deine Wut. Langsam zieht sich die Schlinge um deinen Kopf weiter zu. Mit zitternden Händen betrittst du die Lagerhalle. Genau in dem Augenblick checkst du, fuck, das ist ne Falle. Du wirst laufen, schnappst du den Koffer vor Geld. Doch hast du dich umdrehst, wirst du getroffen und fällst. Kurz ist alles schwarz, dann tritt in den Bauch. Du kotzt dich fast an und dein Licht geht dir auf. Auf einmal ist alles klar, du blickst in den Lauf. Und Victor sagt zu dir, niemand fickt meine Frau. Mein falscher Schritt genügt, es sich beinhart. Ein falscher Schritt und du liegst in einem Grab. Egal wie hart du kämpfst, du versinkst weiter. Es gibt keinen Ausweg, keiner entkommt im Treibsand. Das ist ein Drama, wie nur das Leben es schreiben kann. Die Frage ist nur, wofür du dich entscheidest, Mann. Denn diesmal liegt das Ganze alleine in deiner Hand.